Ich sollte die Polizei rufen. Ach, die Polizei. Immer gleich die Polizei. Wenn die damals nicht Jagd auf den Burschen gemacht hätte, wäre es nie zu dem Unfall gekommen. Jetzt warte doch erst einmal ab. Nora kommt bestimmt jeden Augenblick. Ach, Unsinn. Wie denn? Wo soll sie denn jetzt herkommen? Aus irgendeiner Boutique oder was? Beladen mit Tüten und Päckchen. Hallo, ihr Lieben, da bin ich wieder. Gesund und munter. Ach, jetzt schreib mich doch nicht so an. Ich dachte doch nur. Nora hat 6 Monate lang nichts anderes gesehen als ihr Zimmer in der Klinik, die Ärzte und die Stationsschwestern. Sie will sicher ein bisschen... Nora hat vor allem ein rotes Auto gesehen, das ihr vor der Nase wegfährt. Nur weil sie in der Eile den Schlüssel stecken ließ. Und nur weil du deinen Terminkalender im Wagen vergessen hattest. Und dann hat Nora einen Trümmerhaufen gesehen und ein totes Baby. Und darüber hat Nora ihren Verstand verloren. Und sie hat sich sehr mühsam einen kleinen Teil davon zurückerobert. Jetzt begreift das doch endlich. Das wirst du mir noch bis an mein Lebensende vorwerfen, nicht wahr? Aber es war doch nicht meine Schuld. Glaubst du, für mich ist es nicht schlimm gewesen? Es hat mich doch ebenso getroffen wie euch beide. Was hätte ich nicht alles dafür gegeben, wenn ich das hätte ungeschehen machen können? Weißt du, wie oft ich mich für meine Vergesslichkeit verflucht habe? Es ist schon gut, Mutter. Ich wollte dir keine Vorwürfe machen. Ich fahre jetzt nochmal zum Bahnhof und erkundige mich im Restaurant. Vielleicht hat irgendjemand Nora gesehen oder so. Das war doch nicht meine Schuld. Sie hätte mir die Sachen auch mit der Post schicken können. Ich mach das schon. Dem ziehe ich eins über, bevor er überhaupt weiß, wie ihm geschieht. Kommen Sie her. Großer Gott! Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Verschwinden Sie und ich rufe die Polizei! Da werden Sie aber nicht viel Glück haben. Oder Sie müssen sehr laut brüllen, damit man Sie auch in der Stadt hört. Das Telefon ist noch nicht angeschlossen. Was? So, und jetzt runter von der Treppe, sonst werde ich ungemütlich. So einfach, ja? Runter von der Treppe. Genau, runter von der Treppe. Und dann? Glauben Sie, ich lasse mir von Ihnen freiwillig eins mit dem Ding über den Kopf geben? Kommen Sie doch rauf und holen mich runter. Aber ich warne Sie. Sehen Sie mal genau hin. Steigen Sie 4 Stufen höher und mein Knie ist auf gleicher Höhe wie Ihr Gesicht. Also jetzt bleiben Sie doch mal ganz ruhig, ja? Und glauben Sie nicht, ich hätte Hemmungen. Die habe ich ebenso wenig wie Sie. Wie kommen Sie eigentlich darauf, dass das Telefon nicht angeschlossen ist? Gehen Sie doch mal ins Wohnzimmer und nehmen Sie den Hörer ab. Vielleicht erleben Sie eine Überraschung. Wenn ich ins Wohnzimmer gehe, hauen Sie ab, was? Nee, so haben wir nicht gewettet. Machen wir es kurz, ja. Es ist nicht viel Geld im Haus. Wertgegenstände haben wir auch keine. Aber was Ihnen gefällt, können Sie gerne nehmen, meinetwegen. Und dann verschwinden Sie schleunigst wieder. Also Moment. Moment mal. Also ich bin nicht hier, um zu klauen. Also ich will das mal klarstellen, ja? Die Polizei hat mich beauftragt, Frau Winkler hier neben mir heimzubringen und ihr die Tür zu öffnen. Wie interessant. Warum weiß ich denn davon gar nichts? Was? Eine dümmere Ausrede fällt Ihnen wohl nicht ein. Ich bin Frau Winkler. Und wie Sie sehen, muss mir niemand die Tür öffnen. Dafür habe ich einen Schlüssel. Sie gehen jetzt wirklich besser. Versuchen Sie Ihren Trick anderswo. Vielleicht haben Sie da mehr Glück. Also jetzt werden Sie bloß nicht frech, ja? Man hat Frau Winkler am Bahnhof ihr Auto gestohlen. Mitsamt den Schlüsseln und der Handtasche. Mein Baby. Ach ja, und den Mantel nicht zu vergessen, der da am Haken hängt. Ich bin im Auftrag der Polizei hier. Und Sie kommen jetzt sofort die Treppe runter. Sonst gibt's mächtigen Ärger. Wo ist mein Baby? Genau. Wo ist das Baby? Hä? Gnade Ihnen Gott, wenn Sie ihm was getan haben. Also jetzt reicht es mir wirklich. Sie sind ja verrückt. Soll das ein Scherz sein? Ich sage es Ihnen noch einmal laut und deutlich. Ich bin Frau Winkler. Das hier ist mein Haus und mein Baby liegt oben in seinem Bett und schläft. Mir hat auch niemand mein Auto gestohlen. Das steht draußen vor der Tür. Gehen Sie raus und überzeugen Sie sich. Tun Sie was. Holen Sie die Frau da runter. Ich will zu meinem Baby. Ja, ist ja schon gut. Ich mach das schon. Regen Sie sich nicht auf. So, und Sie kommen jetzt freiwillig oder muss ich Sie runterholen? Ja, versuchen Sie es doch. Ein gebrochener Kiefer soll verdammt wehtun, habe ich mir sagen lassen. Und den trete ich Ihnen ein, wenn Sie auch nur einen Fuß heben. Mein Baby rührt niemand an. Niemand, haben Sie mich verstanden? Das ist nicht Ihr Baby. Jetzt seien Sie doch mal vernünftig. Und machen Sie die Sache nicht noch schlimmer, als sie schon ist. Also wenn Sie jetzt runterkommen und freiwillig gehen, passiert Ihnen gar nichts. Frau Winkler dir zwar Anzeige erstattet, aber das Auto ist ja wieder da.